Der Generalverband der China-Koreaner gab am 5. September eine Erklärung ab und kritisierte darin die Errichtung des Raketenabwehrsystems THAAD durch die USA und Südkorea.